Prophetische Andacht am 17.03.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Petra, gelesen von Ulla. Gefangener von Christus. Guten Morgen. Ich versuche gerade, meine wunderschöne Frau von etwas zu überzeugen. Nicht zu überreden, sondern zu überzeugen. Denn viele Leute denken, dass meine wunderbare Debbie etwas zu geben hat. Nicht nur in der Küche. Und deshalb möchte ich gerne ein Eheseminar mit ihr machen. Doch die Vorstellung, auf der Bühne zu stehen und zu lehren, gefällt Debbie nicht. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Aber ich denke, es wäre sehr gut. Daniela meinte, wir könnten es ja aufzeichnen. Aber wisst ihr, sie mag noch nicht einmal in die Kamera sprechen. Sie sagt, ihr predigt und lehrt, das ist nicht mein Ding. Aber jedes Mal, wenn sie es doch getan hat, war es sehr vollmächtig und es hatte große Auswirkungen. Dies passierte vielleicht 5 oder 6 Mal, seit wir verheiratet sind. Heute Morgen saß ich in meinem Sessel und ging eines der Evangelien durch. Ich mache das sehr gerne, auch wenn ich es schon sehr, sehr viele Male getan habe. Dann sagte der Heilige Geist zu mir, ich möchte, dass du zu Epheser 3 gehst. Ich genoss die Dinge, über die ich gerade in den Evangelien las, wirklich sehr, und ich wollte gar nicht zu Epheser 3 gehen, auch wenn ich den Epheserbrief natürlich liebe. Doch ich spürte dieses sanfte Drängen und ich wusste, es war der Heilige Geist. Und deshalb beschloss ich schließlich, okay, ich mache es. Ich werde den Text aus der Passion-Übersetzung vorlesen. Meiner Meinung nach hat Paulus in diesem Brief die größte Offenbarung über den neuen Bund weitergegeben, abgesehen vom Hebräerbrief natürlich. Doch beim Hebräerbrief ist man gar nicht ganz sicher, ob dieser tatsächlich von Paulus stammt. Ich glaube einfach, dass er ihn geschrieben hat. Doch im Epheserbrief gab Paulus tiefe Offenbarungen über den neuen Bund und die Kraft der wahren Kirche weiter. Das ist fantastisch. Zuerst müssen wir uns die Frage stellen, wo war Paulus, als er diesen Brief schrieb? Er war im Gefängnis. Vergiss das nicht, Paulus war eingesperrt wegen des Evangeliums. Deshalb haben ihn die Leute weggeführt und eingesperrt. Doch schaut euch Folgendes an. Geliebte Freunde, aufgrund meiner Liebe für Jesus Christus bin ich nun sein Gefangener. Passion Translation übersetzt. Ihr könnt das in einer anderen Übersetzung nachschlagen. Dort steht im Grunde genommen dasselbe. Da ist ein Mann, der von bösen Menschen eingeschlossen wurde und er sagt, ich bin sein Gefangener. Und wir Christen leben als Gefangene unserer Umstände, als Gefangene von Menschen, Gefangene von Schwierigkeiten. Wie kann das sein? Wir sind noch nicht einmal in einem echten Gefängnis und empfinden uns als Gefangene. Paulus war in einem richtigen Gefängnis und das Einzige, was er empfand, war, ich bin der Gefangene meines geliebten Jesus Christus. Er hatte diese wunderbare Einstellung, dass ihn kein Gefängnis einsperren konnte. Nur durch unsere eigene Einstellung können uns Kleinigkeiten und Umstände gefangen nehmen. Wir sind im Gefängnis wegen der Meinung von anderen Menschen oder wegen kleinen Schwierigkeiten, die uns eigentlich gar nicht einschränken sollten. Wir sind im Gefängnis aufgrund unserer Vergangenheit. Wir Christen haben 1 Million Gefängnisse, in denen wir sitzen und wir schreien zu Jesus, dass er uns aus diesen Gefängnissen befreit. Dabei verstehen wir noch nicht einmal, dass wir selbst für diese Gefängnisse verantwortlich sind. Doch dieser Mann, der in einem echten Gefängnis saß und vollkommen eingeschränkt war, sah sich selbst gar nicht als Gefangener von jemandem. Er benutzte lediglich die Situation, in die ihn Menschen gebracht hatten und verstand, ich bin nur sein Gefangener. Ich glaube, das passierte in Rom. Die Geschichtsbücher sagen, dass er um 62 nach Christus in Rom im Gefängnis war, wo er diesen Brief schrieb. Als der Heilige Geist zu mir sagte, geh zu Epheser 3, sagte ich, okay, ich mache es. Ich habe den Text schon hunderte Male gelesen und dies war das Erste, was mich ergriffen hat. Ich bin sein Gefangener. Wenn du nicht lernst, in einer leidenschaftlichen Liebesbeziehung mit Jesus zu leben, wirst du immer ein Gefangener der Umstände sein. Ihr könnt von 1. Mose bis zur Offenbarung gehen. Alles dreht sich immer nur um Jesus. Alles. Wenn du das einmal verstanden hast, kann dich nichts mehr einsperren. Doch wir verlieren zu schnell aus dem Blick, dass Jesus das Zentrum von absolut allem ist. Paulus hatte so eine tiefe Beziehung mit Jesus, dass ihn nichts mehr gefangen nehmen konnte. Er hatte das klare Verständnis: Es gibt keine Römer, keine Umstände, keine Schwierigkeiten, die mich gefangen nehmen können, denn ich wurde bereits von meinem geliebten Jesus gefangen genommen. Deshalb bin ich sein Gefangener. Auch wenn ich in einem irdischen Gefängnis bin, bleibe ich weiterhin sein Gefangener. Viele von uns zweifeln an Gottes Liebe, wenn sie durch schwierige Zeiten gehen. Doch Paulus war so durchdrungen von der Liebe Gottes in Jesus Christus, dass seine innere Verbindung zu Jesus fest blieb, was auch immer äußerlich mit ihm geschah. Letzte Woche habe ich ein Buch gelesen, das ich schon seit einer Weile studiere, aber noch nicht abschließen konnte. Es ist ein ziemlich verrücktes Buch, aber sehr, sehr gut. Ich nenne euch den Titel nicht, denn vielleicht ist es für euch nicht so gut. Ich wollte es schon eine ganze Weile lesen, aber irgendwie wurde ich nicht fertig. In dem Buch dreht sich alles um das Herz, auch wenn dies der Autorin des Buches gar nicht bewusst ist. Sie erwähnt das Herz noch nicht einmal. Sie schreibt Folgendes: Wenn du dein Leben wirklich verändern willst, musst du darauf achten, welches die ersten Gedanken sind, die du unmittelbar nach dem Aufwachen hast. Genau das lehre ich bereits seit 30 Jahren. Die erste Sache, über die du am Morgen meditierst, und das letzte, über das du in der Nacht nachdenkst, wird dich sehr stark beeinflussen. Sie drückte das folgendermaßen aus: Du musst dir dieser Gedanken bewusst werden, und wenn dir diese Gedanken nicht gefallen, steht es in deiner Macht, sie zu verändern. Ich dachte, okay, ich werde anfangen, bewusst wach zu werden. Ich werde das tun, was diese Dame sagt. Ich werde mir bewusst machen, was ich als erstes denke, wenn ich aufwache. Ich mache das jetzt seit einer Woche. Und wisst ihr, was ich an jedem einzigen Morgen als erstes dachte, seit ich meine Gedanken bewusst wahrnehme? Jesus, Jesus, Jesus. Mir war das bisher gar nicht bewusst. Ich wache buchstäblich mit diesem Gedanken auf. Jesus, Jesus, Jesus. Hört her, meine Freunde, wir müssen so sehr von Jesus eingenommen sein, dass es nichts und niemand gibt, der uns gefangen nehmen kann. Und genau so lebte Paulus. Weil er sich selbst nicht Gefangener eines anderen betrachtete, konnte er seine Zeit im Gefängnis nutzen, um diesen Brief zu schreiben. Dieser Brief hat das Leben von hunderten Millionen Menschen auf der ganzen Welt verändert. Weit mehr Menschen als zu der Zeit von Paulus auf der ganzen Erde lebten. Ich bin sicher, dass er keine Ahnung hatte, was dieser Brief bewirken würde, denn dies geschah vor beinahe 2000 Jahren. Im Laufe der Jahrhunderte hat dieser kraftvolle Brief buchstäblich Leben verändert. Was wäre passiert, wenn Paulus sich als Gefangener der Römer betrachtet hätte? Er wäre im Gefängnis gesessen, hätte geheult und sich beklagt. Er hätte viele Menschen darum gebeten, Fürbitte für ihn zu tun, damit er nicht mehr so sehr leiden muss. Er hätte zu jedem gesagt: Leute, ich werde von den Römern gefangen gehalten und das ist nicht gerecht. Ihr müsst alle für mich beten und Fürbitte tun. Sehr viele Christen leben genau so. Die zweite Frage, die ich gerne stellen möchte, lautet: Wie hätte dein Leben andere Menschen beeinflussen können, wenn du aufhören würdest, dich als Gefangener deiner Umstände zu betrachten? Wenn Paulus so einen Einfluss gehabt hat, den er sich niemals hätte ausmalen können, welchen Einfluss könntest du dann haben, wenn du dich nicht mehr als Gefangener siehst und nur noch der Gefangene von einem wärst? Unser Leben könnte Menschen auf der ganzen Welt beeinflussen. Leute, verschwendet eure Zeit im Gefängnis nicht. Es ist eine Tatsache, dass wir alle schwierige Momente durchleben müssen. Es wird nie eine Antwort auf die Frage geben, warum es so viel Leid auf der Welt gibt. Wir versuchen, eine Antwort zu finden, anstatt diese Schwierigkeiten zu nutzen. Paulus benutzte sein Gefängnis und versuchte nicht herauszufinden, warum Gott zuließ, dass ihm so etwas angetan wurde. Du verschwendest deine Zeit, wenn du herausfinden willst, warum passiert mir dies und das und wo war Gott in dieser Situation? Hör auf deine Gefängniszelle zu sehen und zu überlegen, wo Gott war, als du darin eingesperrt wurdest. Du brauchst diese Antwort nicht. Was du verstehen musst, ist, dass dein geliebter Liebhaber dein Herz gefangen genommen hat. Du bist sein Gefangener. Welche Rolle spielt es, wer dich sonst noch in ein Gefängnis stecken will? Wenn wir diese Art von Lebensstil entwickeln können, werden wir Menschen auf der ganzen Welt beeinflussen, ohne dass wir es mitbekommen. Manchmal halte ich einfach einen Moment lang inne und überlege mir, was Gott gerade tut. Das berührt mich total und ich fange meistens an zu weinen. Allein die Dinge, die uns bekannt sind. In den letzten Jahren wurden Menschen auf allen 6 Kontinenten kraftvoll durch uns berührt. Erst letzte Woche habe ich eine lange Nachricht von einer Frau mit einem kleinen Kind erhalten, die Krebs bekommen hat. Sie hat mich nicht darum gebeten, für sie zu beten. Sie liegt im Krankenhaus und erzählte mir unter Tränen: Reinhard, wenn ich in den letzten Jahren nicht deine Lehre gehört hätte, wäre ich jetzt verzweifelt. Doch mein Herz ist im Frieden und ich bin im Sieg. Sie hat mir einfach eine Dankesnachricht geschickt. Ich hörte ihr zu und dachte: Wie kann Gott solche Dinge tun? Er nimmt meine Bücher und verbreitet sie in Sprachen, mit denen ich selbst bisher noch gar nichts zu tun hatte. Und denkt nicht, dass all dies passiert, weil ich jemand Besonderes bin. Das stimmt nicht. Paulus erklärt uns im Römerbrief, dass es bei Gott kein Ansehen der Person gibt. Gott kann jeden verwenden. Wir müssen uns diese schreckliche Lüge aus dem Kopf schlagen, dass Gott einige ganz besondere Menschen benutzt. Gott hat sich entschieden, jeden zu nutzen, der von ihm gebraucht werden will. Wir haben uns selbst in diese Gefängnisse gesteckt. Wenn wir nur als Gefangene von Jesus Christus leben könnten, dann könnte uns Gott an jedem Ort auf der ganzen Welt gebrauchen. Wirklich. Wir könnten an dieser Stelle eigentlich aufhören, denn es reicht, wenn ihr das in eurem Leben umsetzt. Aber ich werde noch ein bisschen weitermachen. Paulus sagte also: Ich lebe als Gefangener von Jesus Christus. Wegen all jenen von euch, die keine Juden sind. Das trifft auf die meisten von uns zu. Ich weiß nicht, ob gerade jüdische Menschen zuschauen, Doch die große Mehrheit der Zuschauer sind keine Juden. Schaut, was Paulus weiter sagt. Damit ihr das Evangelium hören werdet, das Gott mir anvertraut hat, um es euch weiterzugeben. Denn dieses wunderbare Geheimnis, das ich hier kurz beschrieben habe, wurde mir durch göttliche Offenbarung gegeben. Schaut, meine Freunde, das wahre Evangelium ist ein Geheimnis, denn das wahre Evangelium ist das Evangelium des neuen Bundes. Wenn du verstehst, dass das Evangelium des neuen Bundes ein Geheimnis ist, verstehst du auch, was Paulus im nächsten Satz sagt. Es wurde mir durch göttliche Offenbarung gegeben. Wie viele Menschen versuchen, das Geheimnis des neuen Bundes durch Schlauheit zu entschlüsseln? Doch es ist ein Geheimnis. Du kannst es nur durch Offenbarung entschlüsseln. Gestern bekam ich eine Nachricht von einem Österreicher, den ich sehr gut kenne. Er sagte zu mir: Reinhard, ich denke immer an dich. Danke, dass du die Botschaft des neuen Bundes predigst. Ich habe sie bereits 10-mal angehört und sie hat mein Leben so verändert. Ich habe ein Seminar über den neuen Bund auf Deutsch gehalten und er hat es schon 10-mal angehört. Und dann sagte er Folgendes: Ich dachte, dass ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin. Sein Vater war Pastor. Aber erst jetzt habe ich mich wirklich bekehrt. Überleg doch mal, wir versuchen uns das Evangelium durch unsere Intelligenz zu erschließen. Warum machen wir das? Dies ist der Grund, warum wir so viele Probleme mit diversen Bibelstellen haben. Wir lesen die Bibel mit einer intellektuellen Haltung. Das ist so falsch. Dann nehmen wir kleine Bibelverse, die Jesus gesagt hat, und ärgern uns darüber. Reinhard, du sagst, wir sollen aufhören mit Bitten, aber Jesus sagte, bittet, sucht, klopft an. Du kannst das Geheimnis nur dann erleben, wenn du eine Offenbarung darüber anwendest. Paulus sagte ganz deutlich, es wurde ihm durch göttliche Offenbarung gegeben. Als ich vor einigen Jahren dieses Seminar in Österreich über den neuen Bund gehalten habe, sagte mein allerbester Freund Gerhard danach: Dieses Seminar wird die Christenheit in unserem Land aufspalten. Und ich dachte noch: Wie kann die Botschaft des neuen Bundes zur Spaltung führen? Sie ist das Wunderbarste, was in der ganzen Geschichte der Welt geschehen ist. Wie soll so etwas überhaupt passieren? Doch wisst ihr, genau das, was er gesagt hat, ist eingetroffen. Die Menschen, die offen für diese Offenbarung sind, werden kraftvoll verändert. Doch die Menschen, die das vollbrachte Werk am Kreuz mit einem intellektuellen Denken verstehen möchten, fühlen sich extrem angegriffen. Paulus benutzt in diesem Brief mehrmals das Wort Geheimnis. Ein Geheimnis muss enthüllt werden und es kann nur enthüllt werden durch die Offenbarung, wer Christus ist. Und genau das sagt Paulus hier. Leute, wenn ihr nicht versteht, was Jesus getan hat und wer er ist, werdet ihr das Geheimnis nicht entschlüsseln. Wenn wir das ergreifen, werden wir nicht mehr verwirrt sein, weil wir verstehen, dass sich nach dem vollbrachten Werk am Kreuz alles verändert hat. Seht, was Paulus in Vers 5 gesagt hat. Es gab nie zuvor eine Generation, die ein umfassendes Verständnis von diesem herrlichen und göttlichen Geheimnis erhalten hat bis heute. Er hat es bis zu dieser Generation geheim gehalten. Gott offenbart es seinem heiligen Apostel und Propheten erst jetzt durch den Heiligen Geist. Das Geheimnis des vollbrachten Werkes am Kreuz war also versteckt. Schon immer, seit Generationen. Es wurde uns erst jetzt geoffenbart durch den Heiligen Geist. Ich hoffe, ihr könnt das ergreifen, was ich euch jetzt sagen werde. Warum hat Jesus den Aposteln deiner Meinung nach nicht erlaubt zu predigen, bevor der Heilige Geist kam? Weil sie zwei Dinge vom Heiligen Geist brauchten: seine Kraft, um die Kraft des Evangeliums tatsächlich zu demonstrieren, und seine Offenbarung, um das Geheimnis des Evangeliums, das aus dem neuen Bund besteht, tatsächlich zu begreifen. Wenn das Evangelium und seine Wahrheit nur durch den Heiligen Geist geoffenbart werden kann und wenn es zuvor nicht offenbar war, warum haben wir dann so viele Probleme mit dem Evangelium? Ich sage euch warum. Weil wir uns weigern zu verstehen, dass damals, als Jesus auf der Erde wandelte, noch kein neuer Bund bestand. Das heißt, er war damals immer noch verborgen. Doch wir lesen die Evangelien und die Worte Jesu und wollen dabei nicht akzeptieren, dass das Geheimnis damals noch verborgen war. Wenn du verstehst, dass es nicht wichtig ist, wer was wann gesagt hat, dann ändert sich deine Perspektive über das vollbrachte Werk des Kreuzes und du bekommst einen tiefen Frieden in deinem Herzen. Dann werden dich manche kontroverse Bibelverse nicht mehr länger verwirren, denn deine Frage wird immer lauten: Wie hat das Kreuz das, was ich gerade lese, verändert? Hat das Geheimnis diese Aussage verändert oder nicht? Ich gebe euch ein Beispiel dazu und ich hoffe, dass ihr es versteht. Vor einigen Jahren habe ich das selbst noch nicht verstanden. Ich habe bereits angefangen zu predigen, als ich 16 Jahre alt war. Deshalb bin ich nicht kritisch oder verurteilend gegenüber anderen, denn ich war selbst einmal an diesem Punkt. Ich predige jetzt seit 42 Jahren und ich erinnere mich noch genau, dass ich bei einer Open-Air-Veranstaltung über folgende Bibelstelle gepredigt habe: Von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt, und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Ich habe zu den jungen Leuten tatsächlich gesagt: Leute, wir müssen das Königreich Gottes ergreifen und mit Gewalt an uns reißen. Wenn ich heute zurückblicke, denke ich: Oh, du meine Güte! Warum bist du so nett und gnädig zu mir? Warum hast du mich nicht einfach aus dem Dienst genommen und einen anderen ausgewählt? Erwartete geduldig, dass ich dieses Geheimnis begreife. Er war so gut. Deshalb richte ich niemanden, der dieses Verständnis hat. Doch als meine Augen erst einmal geöffnet waren und ich dieses Geheimnis begriff, das mir der Heilige Geist offenbarte und das nur er offenbaren kann, predigte ich Folgendes: Macht euch keine Sorgen darüber, was Jesus hier über das Königreich und Gewalt und all das gesagt hat. Lasst es einfach. Denn nach dem Kreuz und seiner Auferstehung hat sich alles verändert. Nach dem Kreuz. So funktioniert es jetzt. In Kolosser 1,13 steht: Er hat uns gerettet aus dem Reich der Finsternis und uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Weil das Geheimnis noch nicht geoffenbart worden war, mussten die Menschen Gewalt anwenden, um in das Reich Gottes hineinzukommen. Doch als das Geheimnis offenbart wurde, hat nach meinem Verständnis Jesus Gewalt angewendet, um mich in dieses Königreich hineinzubringen. Ich muss nichts mehr mit Gewalt an mich reißen, sondern lediglich im nehmenden Glauben handeln und ergreifen, dass ich in diesem Königreich bin. Ich habe begriffen, dass dieses herrliche Geheimnis durch Jesus Christus endlich geoffenbart wurde. Dies ist die Wahrheit, die Paulus den Ephesern erklären wollte. Er sagte: Es gab nie zuvor eine Generation, die dieses Geheimnis in der Tiefe verstanden hat. Nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus gab es kein Geheimnis mehr, das geoffenbart werden muss. Doch als Jesus auf der Erde wandelte, hat er es noch nicht offenbart. Jesus hat nie den neuen Bund gepredigt. Er predigte das Reich Gottes. Denk darüber nach. Er sagte, das Reich Gottes ist endlich hier, Leute, und ihr könnt es tatsächlich ergreifen und eintreten. Dies war eine sehr wichtige Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Und danach änderte sich alles. Doch wir Christen, die wir Anteil an diesem herrlichen, wunderbaren Bund zwischen Gott und Jesus haben, bleiben in der Botschaft vom Reich Gottes stecken und übersehen dabei ständig, dass wir bereits in diesem Königreich sind. Jesus sagte, das Reich Gottes ist nahe, aber ich kann euch das Geheimnis jetzt noch nicht offenbaren, denn ihr würdet es nicht verstehen. Dies ist einer der Gründe, warum ich nicht über das Buch der Offenbarung lehre. Ich traf diese Entscheidung im Dezember 1982, vor 40 Jahren, und ich habe meine Meinung nie geändert. Warum? Im Dezember 1982 habe ich endlose Stunden und teilweise ganze Nächte damit verbracht, die Offenbarung zu studieren, monatelang. Ich hatte ganze Stapel voll Notizen darüber, denn dies geschah vor dem Internet. Wir konnten damals keine Dinge nachschlagen oder googeln. Man benötigte Bücher und Studienmaterialien und Forschungsarbeiten. Es gab keine Recherche über Google wie heute. Doch nachdem ich nun ein Experte für die Offenbarung geworden war, bekam ich einen Weckruf. Ich hatte damals zwei große Helden. Der eine war Reinhard Bonnke, mit Sicherheit einer der größten Evangelisten dieses Jahrhunderts. Er ist jetzt bei Jesus. Und der andere war ein Mann namens Jimmy Swaggart, für den ich vollzeitlich gearbeitet habe. Er hat ebenfalls Millionen von Menschen zu Jesus Christus geführt. Beide waren also vollmächtige Männer Gottes, die sehr kraftvoll von Gott benutzt wurden. Und da war ich, ein junger Mann in seinen 20ern, der ein Experte für das Buch der Offenbarung geworden war. Ehrlich, ich liebte diese Dinge so sehr. Endlich hatte ich alles genau durchdacht. Und dann las ich eine Botschaft von Reinhard Bonnke, in der er Folgendes sagte. Der weiße Reiter im Buch der Offenbarung ist der Sieg des Evangeliums. Und anschließend las ich eine Botschaft von Jimmy Swaggart, in der er sagte, der weiße Reiter in der Offenbarung ist der Antichrist. Das war für mich ein Weckruf und ich dachte, dies sind die beiden vollmächtigsten noch lebenden Männer, die ich kenne. Beide erreichen Millionen von Menschen, beide werden eindeutig auf außergewöhnliche Weise von Gott gebraucht. Und dennoch stimmen sie nicht nur nicht überein, sondern sie sagen im Grunde genommen das Gegenteil, denn der Antichristus und der Sieg des Evangeliums sind das Gegenteil. Während ich noch darüber nachdachte und versuchte, dies als junger Mann zu verstehen, ich war so stolz darauf, wie gut ich das Buch der Offenbarung verstanden hatte, sagte Gott zu mir, Reinhard, ich habe euch das Buch der Offenbarung nie gegeben, um darüber zu spekulieren. Die Menschen, die versuchen, es zu verstehen, spekulieren alle nur darüber. In der Offenbarung steht nirgends, gesegnet ist der, der dieses Buch versteht. Dort steht, gesegnet ist der, der es liest. Also traf ich folgende Entscheidung. Es ist mir ganz egal, ob ich irgendetwas aus dem Buch der Offenbarung verstehe. Das sollen andere Menschen herausfinden. Und dann sage ich einfach, ups, sorry, da liege ich wohl falsch. Plötzlich wurde mir klar, prophetische Offenbarungen, also Offenbarungen über die Zukunft, geben niemals Anlass für Spekulationen, denn das sind ebenfalls Geheimnisse, die verborgen sind. Niemand konnte das verborgene Geheimnis des neuen Bundes verstehen, bis der neue Bund tatsächlich aktiv war. Jesus sagte: Ich hätte noch viel zu euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht begreifen. Doch wenn er, der Heilige Geist, kommt, wird er euch lehren. Und der Heilige Geist kam erst, nachdem Jesus bereits in den Himmel aufgefahren war. Dann sagte der Heilige Geist: Erinnert ihr euch an diese Sache? Das bedeutet Folgendes. So gehe ich mit dem Buch der Offenbarung um. Wenn diese Dinge passieren, sage ich: Ach so, ich weiß, was das ist, das steht im Buch der Offenbarung. Petrus stand am Pfingsten auf und sprach über Joel 2. Niemand hatte Joel 2 je zuvor erwähnt, bis es eingetroffen ist. Als dies geschah, sagte Petrus: Ach übrigens, genau das hat bereits der Prophet gesagt. Warum bringe ich all das in die Botschaft des neuen Bundes hinein? Weil wir nun, nachdem das Geheimnis offenbart worden ist, nicht wieder zurückgehen können. Wir dürfen die Bibel nicht so behandeln, als ob es keine Offenbarung gäbe. Einfach ausgedrückt bedeutet das: Lies keinen einzigen Satz in der Bibel, ohne ihn durch die Offenbarung des Geheimnisses, also durch den neuen Bund, zu lesen. Denn sonst spekulieren wir weiterhin, so als ob sich nichts verändert hätte. Stell dir folgende Frage: Hat das vollbrachte Werk des Kreuzes das verändert? Dies war das Herzensanliegen von Paulus. Er wollte, dass wir aus der Offenbarung des Geheimnisses herausleben. Doch wir schauen zurück und ignorieren permanent das herrliche Geheimnis, aus dem wir täglich leben können. Wir nehmen Geschichten aus dem Alten Testament und lehren zum Beispiel: Wenn du die Salbung haben möchtest, musst du deinem Elia dienen. Wir bauen ganze Dogmen auf diese lächerlichen Dinge auf. Elisa konnte nur deshalb die doppelte Salbung erhalten, weil er seinem Mentor gedient hat. Ist das tatsächlich so gewesen? Ja, natürlich. Aber wie sieht das heute aus? Stell dir vor, du würdest zu mir kommen und sagen: Reinhard, ich möchte in derselben Salbung leben, die du hast. Darauf könnte ich nur antworten: Kein Christ kann mehr oder weniger Salbung haben. Wir haben alle die Salbung des Heiligen. Genau das ist durch das vollbrachte Werk des Kreuzes geschehen. Wir müssen uns also immer daran erinnern, dass das Geheimnis geoffenbart wurde. Hör auf, so zu leben, als ob es immer noch verborgen sei. Es wurde uns durch einen offenbart und sein Name heißt Jesus. Also bitte, meine Freunde, ich weiß, dass ich das schon seit vielen Jahren sage. Tut mir den Gefallen und versucht nicht, irgendetwas zu verstehen, wenn ihr es nicht durch Jesus und sein Werk verstehen wollt. Durch sein Werk. Selbst die 3,5 Jahre, als Jesus auf der Erde diente, können wir nicht verstehen, wenn wir sie nicht durch das vollbrachte Werk des Kreuzes betrachten. Was denkt ihr, wollte Paulus damit ausdrücken, als er sagte: Von nun an kennen wir niemanden mehr nach dem Fleisch? Er sagte weiter: Auch wenn wir Jesus nach dem Fleisch gekannt haben, tun wir das nicht länger. Wer war Jesus nach dem Fleisch? Der Jesus, der auf der Erde wandelte. Paulus sagte damit: Wir sind alle eins mit dem auferstandenen Jesus, nicht mit dem Jesus, der auf der Erde wandelte. Doch wir gehen zurück und erkennen Jesus erneut nach dem Fleisch und verstehen dabei nicht, dass es für Jesus nicht möglich war, dieses unvorstellbare Geheimnis zu offenbaren, während er hier war und redete, predigte, heilte und befreite. Keiner hätte es damals verstanden, weil nur der Heilige Geist dies offenbaren konnte. Und er kam erst danach. Erkenne Jesus nicht nach dem Fleisch, Schau auf Jesus und achte darauf, was er uns vorlebte. Schau, wie er geliebt hat und wie er sich kümmerte. Und erinnere dich immer daran. Alles hat sich verändert, nachdem er gestorben, auferstanden und zum Vater aufgefahren war. Oh, mögen wir dieses Geheimnis ergreifen. Dann können wir nie wieder Gefangene von irgendetwas oder irgendjemandem sein. Paulus hatte die größte Offenbarung darüber, was Jesus tatsächlich getan hat. Deshalb sagte er: Es ist so eine Ehre für mich, sein Gefangener zu sein. In einem anderen Brief nennt er sich Paulus der Sklave Christi. Wenn man in der damaligen Kultur zum Sklaven eines Menschen geworden war, konnte man kein Sklave eines anderen mehr werden. Eine Gemeinde aus Menschen wird aufstehen, die Sklaven bzw. Gefangene von Jesus sind. Deshalb können sie keine Sklaven oder Gefangenen von irgendjemand anderes werden. Nicht von einem Weltsystem, nicht vom Geld, einem Gott, der so viel kontrolliert, nicht von der Meinung anderer, nicht von einem politischen System, noch nicht einmal von einem Gemeindesystem. Sklaven und Gefangene des einen, der dieses wunderbare Geheimnis geschehen ließ. Leute, ich weiß nicht, was ihr von unseren prophetischen Andachten erwartet. Ich denke nicht, dass wir jemals von Jesus wegkommen werden. Irgendwie kommen wir immer zurück zu ihm. Er ist alles. Deshalb gebe ich euch jetzt einen letzten kleinen Hinweis. Erhebt heute den ganzen Tag über eure Herzen zu ihm und sagt immer wieder: Herr, gib mir die volle Offenbarung von diesem Geheimnis. Ich möchte den Geist der Weisheit und der Offenbarung, um dich zu kennen. Ich weiß so viele Dinge, aber ich kenne dich nicht gut genug. Erhebt euer Herz immer wieder auf diese Weise zu ihm. Ich möchte dich kennen, ich möchte dich kennen, ich möchte dich kennen. Du brauchst keine tiefere Offenbarung darüber, was er dir gegeben hat, sondern darüber, wer er ist. Denn durch die wahre Offenbarung darüber, wer er ist, wirst du auch die Offenbarung ergreifen können, was er dir alles gegeben hat. Eine letzte Sache noch, die Daniel leider übersetzen muss. Dies ist nichts, was ich von euch verlange. Ich wünsche mir einfach, dass ihr es tut. Es ist einfach ein Herzenswunsch von mir, denn ich betrachte uns hier als Familie. Ich bin kein Instagram-Prediger, der etwas mit anderen teilt. Weil ich uns als Familie sehe, möchte ich als eine Art geistlicher Vater etwas weitergeben. Sorry Daniel, ich entschuldige mich jetzt schon, aber ich habe das leise Gefühl, dass Daniel im Jahr 2022 heiraten wird. Und ich sagte gestern zu Debbie: Bereite dich darauf vor, dass dieser Junge ausziehen wird. Deshalb wünsche ich mir, dass ihr Folgendes tut. Ich selbst habe das bereits getan, und zwar in dem Moment, als er eine Freundin hatte. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, nicht ihm, mir, dann tut das, was ich getan habe. Besorgt euch eine kleine Plastikkiste und schreibt darauf: Hochzeit von Daniel. Und dann legt ihr einmal in der Woche die Summe hinein, die ihr im Sinn habt. Was immer ihr geben möchtet. Ich habe meinen Betrag bereits gewählt. Wenn dann Daniels Hochzeit vor der Tür steht, tretet ihr mit mir über Instagram in Verbindung. Sprecht nicht mit ihm. Ich hoffe, ihr vertraut mir. Wenn ihr mir nicht vertraut, dann macht das nicht. Und dann schickt ihr mir das ganze Geld und wir werden es ihm an seiner Hochzeit übergeben. In einem großen Topf, auf dem steht: Dies ist von deiner Instagram-Familie, die dich liebt. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir geben ihm einen großen Topf und sagen, das ist dein Hochzeitsgeschenk von deiner Instagram-Familie. Vielleicht könnt ihr wenig zur Seite legen, vielleicht auch viel. Doch ich habe gelernt, wenn man so etwas mehrere Monate lang macht, kommt etwas zusammen. Wie lange wir dafür Zeit haben, weiß ja keiner. Er ist noch nicht einmal verlobt. Es ist einfach ein kleines Gefühl von mir. Ich bin traurig, denn ich möchte nicht, dass er auszieht, aber ich bin glücklich für ihn. Wenn du nicht viel hast, dann leg einfach 5 Real, circa 1 Euro hinein. Wenn du viel hast, dann gib so viel du möchtest. Sollen wir das machen? Danke dafür. Es wird eine gute Hochzeit werden. Reinhard fragt Daniel: Wirst du nach deiner Hochzeit noch weiter mit mir arbeiten? Daniel antwortet: Natürlich. Reinhard sagt: Er hat gerade ein öffentliches Versprechen abgegeben, das ich nutzen kann. Alles wurde aufgezeichnet. Danke, Daniel, ich bin so froh, dass ich dich nicht verlieren werde. Leute, habt einen fantastischen Tag und erinnert euch, ihr seid Gefangene von Jesus. Keine Gefangenen von irgendjemand oder irgendetwas. Lebt weiterhin durch die Offenbarung des vollbrachten Werkes am Kreuz. Wir lieben euch wirklich, deshalb sind wir hier, um euch zu dienen. Liebt Jesus und liebt Menschen. Danke, Leute.